des Herrgre sich die kluge Welt, dass Gottes Sohn verlässt in hohen ihren Thron, dass er in Fleisch und Blut sich kleidet und in der Menschheit lag. Weisheit dieser Erden muss vor des höchsten Rat zur größten Torheit werden. Was Gott beschlossen hat, kann die Vernunft noch nicht ergründen. Die blinde Leiterin verführt die geistlich Blinden.